gefesselt und geschlagen, aber im Kerker wachsen deine Schwingen und deine Sehnen recken sich bei kargem Brote und deine Sehnen recken sich bei kargem Brote. Du kannst hungern und darben und sterben und verbluten, aber du erträgst keine Knechtschaft und keinen und keine Schande und keinen erbärmlichen Verrat und keine Schande und keinen erbärmlichen Verrat. Du bist stark und stolz wie deine